Antenne Düsseldorf, Nachrichten. NRW, Deutschland und die Welt. Mit Florian Hecker, guten Morgen. Das Wetter, einzelne Schauer um 17 Grad. UN-Kontrolleure haben Syrien verlassen. Der FC Bayern hat den Supercup geholt. Die Chemiewaffenexperten der Vereinten Nationen haben Syrien verlassen. Sie haben die Grenze zum Libanon schon passiert. Die Kontrolleure hatten in Syrien Beweise für einen Chemiewaffeneinsatz gesucht. Sie nahmen Bodenproben und befragten Zeugen. Einen Bericht soll es erst in knapp 2 Wochen geben, heißt es aus Diplomatenkreisen. Für die USA scheint der Bericht aber gar kein Thema zu sein. Die Uhr tickt immer lauter. Bestanden zuvor noch Zweifel, dass die USA ohne Großbritannien an der Seite, ohne UN-Mandat und Kongresszustimmung zuschlagen würden. So scheint eine, nach den Worten Obamas, gezielte und begrenzte Militäraktion nun unmittelbar bevorzustehen. 6 US-Kriegsschiffe sind im östlichen Mittelmeer und rund 1700 US-Militärs. Washington ist bereit, auf die Giftgasgräuel in Syrien zur Not auch allein zu antworten. Außenminister Kerry hatte die Erkenntnisse über die Giftgasattacken zuvor detailliert geschildert. Die Welt könne davor nicht die Augen verschließen, hatte Kerry gemahnt. Die UN-Expertenberichte scheinen keine Rolle mehr zu spielen. Tina Eck, Washington. In Ägypten ist es wieder zu tödlichen Auseinandersetzungen gekommen. Bei Demonstrationen und Massenprotesten wurden 50 Menschen verletzt, melden mehrere Medien. Außerdem starben 9 Menschen, 3 davon waren Polizisten. Sie sollen von Extremisten getötet worden sein, sagt das Innenministerium. Die Anhänger der Muslimbrüderschaft hatten zu einem Freitag der Entschlossenheit aufgerufen. Die Proteste sollten eigentlich friedlich sein. In der Duisburger Innenstadt haben am Abend rund 100 Bandidos randaliert. Die Polizei sagt, dass die Rocker Autos anhielten und mit Knüppeln angriffen. Auch Flaschen sollen auf Autofahrer geworfen worden sein. Ein Pizzabote wurde leicht verletzt. Die Polizei setzte ein Großaufgebot ein. Als sie in der Innenstadt ankam, waren die Bandidos allerdings verschwunden. Am nahegelegenen Vereinsheim soll es dann ruhig gewesen sein. Der FC Bayern München hat als erstes deutsches Team den Supercup geholt. Am Abend gewannen die Bayern im Elfmeterschießen gegen den FC Chelsea. In der Fußball-Bundesliga kommt es heute Abend zum NRW-Duell zwischen Schalke 04 und Bayern Leverkusen. Die Gelsenkirchener wollen am 4. Spieltag endlich den ersten Sieg. Doch da wird Leverkusen mächtig was gegen haben. Die Werkself geht nach 3 Siegen aus 3 Spielen als Favorit in die Partie. Auch weil Schalke selbst in der Champions-League-Qualifikation trotz des Sieges gegen Saloniki nicht überzeugen konnte. Schon am Nachmittag empfängt Borussia Mönchengladbach Werder Bremen. Die Gladbacher hoffen auf einen ähnlich starken Auftritt wie im ersten Heimspiel beim 3:0 gegen Hannover. Ansonsten trifft noch Wolfsburg auf Berlin. Hannover hat Mainz zu Gast. Nürnberg spielt gegen Augsburg und Hamburg empfängt Braunschweig. Fabian Hölscher, Sportredaktion. Und noch eine kurze Meldung von der Ruder-WM in Südkorea. Der Frauendoppelvierer hat die erste deutsche Goldmedaille geholt. Beim Start-Zielsieg kam der Titelverteidiger eine gute Bootslänge vor der Konkurrenz aus Kanada und Polen ins Ziel. Und das waren die Nachrichten mit Florian Hecker. Und damit zum Antenne Düsseldorf Wetterservice. Der Sommer ist noch nicht ganz vorbei, dafür sieht es aber heute schon danach aus, nämlich eine grause Soße. Grause Soße ist auch schon eine Krause, das bin ich, Katrin Krause. Ich meine eigentlich graue Soße, haben wir da draußen eher Regen als Sonne und das, mein Gott. Und das nur bei bis zu 20 Grad, morgen am Sonntag weniger Regen, dafür aber auch ein bisschen kühler bei 19 Grad. Im Medienhafen messen wir aktuell 16 Grad. Reißt sie zusammen. Der Antenne Düsseldorf Verkehrsservice, da habe ich nichts für Sie, alles frei. Ich wünsche Ihnen eine gute Fahrt. Antenne Düsseldorf am Wochenende, der perfekte Samstag. Mit Katrin Krause. Er sieht für uns einige so ein bisschen aus, wie die Duschszene bei Psycho klingt. Ziemlich gruselig. Ich spreche von Zombie Boy. Kennen Sie nicht? Dann haben Sie Germany's Next Topmodel nicht gesehen, was auch nicht unbedingt ein Weltuntergang ist. Zombie Boy ist Model, von Kopf bis Fuß über Hintern und Fußrücken tätowiert. Sieht eigentlich aus wie ein lebendes Skelett in Tätowierblau. Und dieser Zombie Boy, der hat einen Zweitjob. Neben Model ist er auch DJ. Und das will er Düsseldorf heute Abend in den Ruderstudios beweisen. Mehr Tipps mit vielleicht mehr Kultur und dafür noch ein bisschen weniger Bässe gibt's bei uns im Netz. antennedüsseldorf.de. Your venom, keep it shut. I hate it when you hiss and preach about your new messiah, 'cause your theories catch fire. I can't find no silver lining. I don't mean to judge. don't count the hours. Rather be a coward when our worlds collide. I'm gonna drown you out before I lose my mind. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring. Enough is enough. I'm covering. Antenne Düsseldorf am Wochenende. Der perfekte Samstag. George Michael, Faith. Sie hören Antenne Düsseldorf am Samstag und da gucken wir am Samstag, weil wir vorausschauend sind, schon mal auf morgen, auf Sonntag. Da ist nämlich eine ganze Menge los bei uns in der Stadt. Tanja Marschall für Antenne Düsseldorf. Fangen wir mit dem Köhlauf an. Da steigt das erste Rennen morgen um 10:30. Was geht ab? Ja, dieses Jahr sind über 3000 Teilnehmer dabei. Geht ja immer los mit dem Lauf für die Kleinen, dann kommen die Schüler. Und in diesem Jahr gibt es dann passend zum Stadtjubiläum auch einen 725-Meter-Lauf. Da kann jeder mitmachen. Am Nachmittag geht es dann an die 10 Kilometer. Da laufen dann auch deutsche und internationale Top-Athleten mit. Wichtig für alle, die zugucken wollen, die Kö ist heute gesperrt und auch sämtliche Zufahrtsstraßen. Und wer da parkt, der wird auch gnadenlos abgeschleppt. Gilt so bis circa 18 Uhr. Gut zu wissen. Und weil es der letzte Sonntag in den Ferien ist, wird traditionell auch auf der anderen Rheinseite gefeiert. Das Lugalli-Fest in Oberkassel steht an. Was passiert da? Och, da wird einfach gefeiert. Also vor allem rund um Barbarossaplatz und Dominikanerstraße. Es gibt ein Bühnenprogramm mit viel Musik. Man kann einen Rundflug über Oberkassel gewinnen und das Highlight sicherlich für die Fußballfans hier. Eine Talkrunde zum Thema Fortuna Düsseldorf in der Saison 2013-14. Mit dabei sind Jens Langenecke von der Fortuna, Friedhelm Funkel und Bernd Hollerbach. Das Lugallee-Fest geht von 12 bis 22 Uhr. Letztes Jahr waren so um die 10.000 Besucher da. Der letzte Sonntag in den Ferien, Köhlauf und Lugallee-Fest morgen also. Seien Sie dabei. Sie hören Antenne Düsseldorf. Aren't you something to admire? 'Cause you're shining something like a mirror, and I can't help but notice you reflect in this heart of mine. If you ever feel alone and the glare makes me hard to find, just know that I'm always parallel on the other side. 'Cause we're going in my head. Full of soul, I can tell you there's no place we couldn't go. Just put your hand on the past, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me. The legacy that's set in my heart is the space that now you hold. Show me how to fight for now. And I'll tell you, baby, it was easy coming back into you once I figured it out. Original, 'cause it doesn't seem really as simple, and I can't help but stare 'cause I see true summer in your eyes. Ooh, I can't ever change without you. You reflect me, I love that about you. And if I could, I would look at us all the time. Just with your hand in my hand in a pocket full of soap, I can tell you there's no place we couldn't go. To you once I figured it out. You were right here all along. It's like you're my mirror. My mirror staring back at me. I couldn't get any bigger with anyone else beside of me. And now it's clear as this promise that we're making to perfection into one. Cause it's like you're my mirror. My mirror staring back at me. Staring back at me. Kulthits und das Beste von heute. Neu bei uns. Olli Moers, Dear Darling. Antenne Düsseldorf am Wochenende. Der perfekte Samstag. Darling, ganz neu bei Antenne Düsseldorf. Und jetzt kann ich Ihnen sagen, dank Ihnen wird es jetzt richtig teuer oder könnte es richtig teuer werden. Auf Platz 4 nämlich im Antenne Düsseldorf geklickt, da haben Sie sich Calvin Harris gewünscht. Und wir können froh sein, dass wir den Titel rechtmäßig gekauft haben und nicht den ganzen Künstler gebucht. Denn das Forbes Magazine sagt jetzt, der Schotte ist der bestbezahlteste DJ der Welt. Im letzten Jahr hat Harris mit seiner Musik schlappe 46 Millionen Dollar verdient. Ich kann mir diese Summe gar nicht vorstellen, schweige denn, dass ich sie irgendwann mal gesehen habe. Einen einzelnen Auftritt von ihm, den gibt's nicht für unter 150.000 Dollar. Naja gut, jetzt für Sie gleich Calvin Harris mit I Need Your Love. Ihr Platz 4 im Antenne Düsseldorf Hitklick. Helden, große Küchenhausmesse bei Vonname mit bis zu 50% Rabatt auf freigeplante Küchen und noch 10% zusätzlich obendrauf. Geschirrspüler, Lieferung und Montage gratis und 0% Finanzierung. Vonname garantiert den besten Preis. Warum woanders mehr bezahlen? Möbelzentrum Vonname. In Hilden, unübersehbar an der Ellerstraße. Julia, Julia. Reiner Genuss. Julia, Julia. Alles im Fluss. Julia, Julia. Purer Luxus. Surya, der Umefruchtlikör aus Japan. Rheinpark Center Neuss, das größte Shoppingerlebnis im Rheinkreis Neuss. Mit 140 Shops. Nicht nur für Frauen, ein tolles Einkaufserlebnis. Montag bis Samstag, 10 bis 20 Uhr. Rheinpark Center Neuss, A57, Ausfahrt Neusshafen. Antenne Düsseldorf, die Party der Stadt. Bohemians Fashion Night, presented by Karstadt. Die trendige Partyreihe in Düsseldorf. Freitag, 6. September, Quartier Bohem, Ratinger Straße. Partystimmung pur mit Gordon von The Disco Boys. Einlass 21 Uhr, Tickets nur an der Abendkasse. Antenne Düsseldorf, die Party der Stadt. Bohemians Fashion Night, presented by Karstadt. Achtung, Passagiere gebucht für die DUS Classics werden zum Terminal gebeten. Gehen Sie auf eine Zeitreise der besonderen Art. Mit großer Oldtimer-Ausstellung im Terminal, Rundflügen in historischen Flugzeugen, Tanz, Mode und Musik mit Stargast Peter Kraus. DUS Classics. Morgen von 11 bis 18 Uhr im Airport Terminal. Eintritt frei. Mehr Infos unter erlebnisflughafen.com. Antenne Düsseldorf. Hitklick. Platz 4. I need your love. I need your time. When everything's wrong, you make it right. I come alive, I need to be free with you tonight. I need your love. I need your love. I'm not the one who's running out of time. Ihr Platz 4 im Antenne Düsseldorf Filmklick, Calvin Harris, I Need Your Love. Wir Fans von Antenne Düsseldorf, bin ich, und von Fortuna Düsseldorf natürlich auch. Wir kommen uns gerade vor wie in so einem Film, wo wir das Ende nicht mögen oder komplett im falschen Film sitzen. Das Team hat gestern Abend 2-4 gegen Bielefeld verloren. In der ersten Halbzeit mit 2-1 für Fortuna sah es noch ganz gut aus. Aber die Bielefelder haben dann schon mal in der ersten Halbzeit ein Elfmetergeschenk vom Schiedsrichter bekommen. Ja, und in der Schlussphase lief es dann gar nicht mehr für die Fortuna. Trainer Mike Büskens war im Antenne Düsseldorf Interview auch deshalb alles andere als begeistert. Ja, weil es unnötig ist. Wenn du hier 2-2, ich weiß nicht, wann war es, 81, 85, wann war es? 87. So, ja. Du hast dann in so einer Phase wieder mehr Ballbesitz, dann lass den Ball einfach laufen. Ja, lassen Sie mal laufen. Jetzt können wir uns erstmal wieder fangen, und zwar die Spieler, so wie wir Fans auch. Denn am kommenden Wochenende ist erstmal spielfrei. Und um diese Stimmung der Traurigkeit ein bisschen aufzufangen, spielen wir jetzt hier bei Antenne Düsseldorf nochmal was ganz Leises. Just Give Me a Reason. Pink. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fixed them. Now you've been talking in your sleep, oh, oh, things you never say to me, oh, oh, tell me that you've had enough of our love, our love. Es ist 10.30 Uhr. Antenne Düsseldorf, Nachrichten. Mit Daniel Fiene, guten Morgen. Der ehemalige deutsche UN-Botschafter Günther Pleuger findet die Darlegung der USA zum Giftgaseinsatz in Syrien nicht überzeugend. Es seien keine konkreten Beweise vorgelegt worden, so Pleuger. Er fühlt sich an die Situation vor dem Irakkrieg erinnert. US-Präsident Barack Obama hat noch nicht endgültig über einen Militärschlag gegen Syrien entschieden. Angela Merkel und Peer Steinbrück bereiten sich auf das TV-Duell vor. Während die CDU in den Wahlumfragen führt, sieht die SPD eine Chance aufzuholen. Merkel könne zum ersten Mal in der Auseinandersetzung um Inhalte nicht ausweichen, so SPD-Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier. Das Duell wird morgen um 20.30 Uhr übertragen. Das Wetter bedeckt bei 17 Grad jetzt Nachrichten aus Düsseldorf. Schlaglöcher, marode Brücken, kilometerlange Staus. Die Unternehmen hier bei uns beklagen den Zustand des Verkehrsnetzes. Das ergab eine Umfrage der IHK Rheinland unter 1200 Unternehmen, davon 110 Betriebe aus Düsseldorf. Die Firmen sprachen sich vor allem für die Instandhaltung, Instandsetzung und den zügigen Abschluss von Bauarbeiten aus. Die IHK kritisiert, jährlich würde viel mehr Geld aus den Verkehrssteuern eingenommen als investiert. In den nächsten 15 Jahren benötigen wir jedes Jahr zusätzlich 7,2 Milliarden Euro, nur um das bestehende Verkehrsnetz zu erhalten, sagte Oliver Neuhoff von der IHK Düsseldorf. Der Caravan-Salon hat auf dem Messegelände in Stockholm begonnen. 10 Tage lang werden neue Reisemobile und Caravans präsentiert. Der Caravan-Salon ist die weltweit größte Messe rund um die mobile Freizeit. Insgesamt werden bis zu 180.000 Besucher erwartet. Nächstes Wochenende startet dann parallel auch die Wander- und Trekkingmesse Tour Natur. Die Linke will, dass Hartz-IV-Empfänger 1050 Euro monatlich bekommen. Der Bundestagskandidaten der Linken im Norden der Stadt, Helmut Born, sagte uns, der aktuelle Satz von rund 350 Euro würde zum Leben nicht reichen. Wir gehen eben davon aus, was braucht ein Mensch zum Leben und nicht, wie viel stellt der Staat zur Verfügung, sondern die Leute müssen ihre Miete bezahlen. Die Leute müssen ihren Lebensunterhalt finanzieren und da denken wir, dass 1050 Euro heute angebracht sind. Die Linke fordert außerdem eine kostenlose Grundversorgung an Energie für alle und dass das Rentenalter wieder von 67 auf 65 sinkt. Was sich die anderen Parteien für Gedanken zu diesem Thema machen, erfahren Sie im Netz antennedüsseldorf.de auf unserer Sonderseite zur Bundestagswahl. Arminia Bielefeld gegen Fortuna Düsseldorf endet am Abend mit 4:2. Nach der Niederlage liegt die Fortuna aktuell auf Platz 13 der zweiten Fußball-Bundesliga. Unterdessen hat Fortuna das Testspiel gegen den russischen Erstligisten Krasnodar gesagt. Krasnodar kann am nächsten Wochenende doch nicht kommen. Kartenkäufer erhalten das Geld zurück. Das waren die Nachrichten. Die gibt's auch bei uns im Netz antennedüsseldorf.de, wenn Sie auf Nachrichten aus Düsseldorf klicken. Und jetzt das Wetter aus Düsseldorf mit Katrin Krause. Da sage ich Sonne und Wolken im Wechsel. Im Moment sehe ich eher Wolken als Sonne, aber es kann sich noch gegen Mittag ändern. Maximal 20 Grad werden heute erreicht und hier und da gibt's Regen. Morgen etwas kälter mit 19 Grad und dann noch weniger Regen. Im Medienhafen messen wir 17 Grad. Der Antenne Düsseldorf Verkehrsservice hat eine Meldung für Sie. A57 Köln Richtung Krefeld zwischen Köln-Worringen und Dormagen. Da gibt's eine ungesicherte Unfallstelle. Der linke Fahrstreifen ist hier blockiert. Antenne Düsseldorf am Wochenende. Der perfekte Samstag. Mit Katrin Krause. Das geht an diesem Wochenende. Ich werf einfach mal in die Runde. Kino. Klingt öde und jetzt nicht so wirklich spektakulär. Ich sag Ihnen, das ist es nicht. Ich habe für Sie eine strippende Jennifer Aniston in Wir sind die Millers und einen um sein Leben kämpfenden Matt Damon in Elysium. Kriegen Sie ab morgen im UCI-Kino und für alle, die dahin fahren, nämlich zu diesem UCI-Kino mit Fahrrad und Helm, bekommen die Nachfüllpackung Popcorn umsonst. Noch mehr Tipps, was geht in der Stadt auch mit noch mehr Bums als die strippende Jennifer Aniston, gibt's auf antennedüsseldorf.de. Ich bin Katrin Krause. Tonight. Zufallswochen bei uns bringen Ihnen mehr Abwechslung im besten Mix. Denn man braucht schon so sein Gewohntes, das, was man immer hat, aber Abwechslung macht das Leben irgendwie ein bisschen spannender. Die Vielfaltswochen mit mehr Abwechslung. Die Vielfaltswochen. Nur bei uns. Antenne Düsseldorf. Als Fortuna-Fan ist es unfassbar schwer zuzugeben. Ja, die Bayern sind gut. Antenne Düsseldorf ist hier. Gestern Abend aber hat der FC Bayern den nächsten Titel geholt. Mal wieder einen. Na dann, herzlichen Glückwunsch. Als erste deutsche Mannschaft überhaupt haben sie den UEFA Supercup gewonnen. Und das auch noch gegen FC Chelsea. Wir erinnern uns, vor 15 Monaten hatten die den Bayern noch den Champions League-Teilnahme versaut. Und an die Hacke für Antenne Düsseldorf, genau wie damals, ging es auch gestern ins Elfmeterschießen. Im Champions League-Finale 2012 lief das ja, sagen wir mal, nicht ganz so optimal für die Bayern. Klar, da werden dann natürlich Erinnerungen wach. Bastian Schweinsteiger war ja damals noch der Pechvogel. Diesmal angeschlagen, nicht im Kader. Vielleicht ja ganz gut, wird sich der ein oder andere Bayern-Fan gedacht haben. Denn diesmal treffen alle Münchner. Und Manuel Neuer, der hält den letzten Londoner Elfmeter fest. Also Revanche geglückt für die Bayern. Und damit der erste Titel mit neuem Trainer und eine Trophäe mehr, die den Bayern noch fehlte? Richtig, also da brauchen die Münchner jetzt einen neuen Briefkopf mindestens und vielleicht auch ein bisschen mehr Platz in der Vitrine, weil der neue Pokal natürlich dazu kommt. Aber man darf jetzt den Supercup auch nicht überbewerten, das muss man ganz klar sagen. Champions League-Sieger gegen Europacup-Sieger, das klingt jetzt erstmal nach der Creme de la Creme des Fußballs schlechthin. Aber sportlich gesehen ist der Titel nicht so bedeutend, wie man meinen möchte. Trotzdem natürlich schön für die Bayern, ihn gewonnen zu haben. Jetzt haben die Bayern tatsächlich alles gewonnen, was es überhaupt gibt und was es geht. Ich finde, jetzt können sie auch mal wieder verlieren. Hier ist Antenne Düsseldorf. Uns, welche Titel unbedingt wieder in unsere Playlist gehören. Zusammen mit Ihnen hat die Musikredaktion über 400 Titel gefunden, die einem sagen lassen, ach krass, den wollte ich schon echt mal lange wieder hören. Ich habe den früher so gemocht, habe den was ich mit meinem ersten Freund gehört beim Tanzen. Die Vielfaltswochen bei Antenne Düsseldorf. Andrea hat mitgemacht. Hallo Andrea. Hallo. Sie möchten mal wieder aus den 80ern Gesibo mit Like Chopin hören. Warum mögen Sie denn die Nummer so gern? Ach, der erinnert sich an meine Kindheit. Das ist ein 80er-Jahre-Lied und ich bin in den 80ern aufgewachsen und deswegen, da gibt es schöne Erinnerungen an das Lied. Gibt es eine schöne Erinnerung, eine schöne Geschichte zu diesem Song? Ja, einfach Kindheitserinnerungen. Irgendwie sonntags, mittags Radio hören und so weiter, so Hitparade und da lief das immer. Das war in den 80ern und heute. Hat sich Ihr Musikgeschmack geändert? Was hören Sie am liebsten? Eigentlich querbeet. Also das gibt vieles, was aktuell mir gefällt, aber es gibt halt auch auf die Jahre gesehen doch viele Sachen, die mir auch von früher noch 80er, 90er und 70er Jahre halt auch. Also durchweg eigentlich. Und deshalb für Andrea jetzt Gesibo bei Antenne Düsseldorf. Cool Hits. Und das Beste von heute. Antenne Düsseldorf am Wochenende. Jetzt mit noch mehr Samstag. Abwechslung. Rowing in your eyes, tell me where's home. like Chopin. Love me now and again. Whoa, rainy days never say goodbye to desire when we are together. Antenne Düsseldorf am Wochenende. Der perfekte Samstag. Wir können die nächste Ausfahrt nehmen oder noch weiterfahren. Ja, ich weiß, es ist schon spät. Komm, wir Heute ist wieder Super Samstag bei Lidl. Da kostet Langnese Vianetta, verschiedene Sorten, die 1000 Milliliter XXL-Packung nur 1,49 Euro. Und Pfirsiche oder Nektarinen, große Früchte, Klasse 1, das Kilo je nur 1,29 Euro. Falls Sie es nicht glauben können, noch einmal. Langnese Vianetta, der XXL-Pack für nur 1,49 Euro. Und Pfirsiche oder Nektarinen, das Kilo für je nur 1,29 Euro. Nur beim Super Samstag. Nur beim Original. Und nur bei Lidl. Lidl lohnt sich. 7 Jahre auf den Tag und da dachte ich, hier. Oh, Horst, du willst? Ja. Oh, das ist ja ein USB-Stick. Und ich dachte, diesmal wäre mehr drin. Nicht bei Horst, aber bei Lotto. Denn im Lotto-Jackpot sind heute rund 20 Millionen drin. Knacken Sie den Jackpot. Jetzt in jeder Annahmestelle oder auf westlotto.de. Lotto, 6 Kreuze zum Glück. Teilnahme ab 18, Gewinnchance 1 zu 140 Millionen. Glücksspiel kann süchtig machen. Informationen in Ihrer Westlotto-Annahmestelle. Liebe Realsparteifreunde, wir brauchen keine Millionen für den Wahlkampf, sondern nur 59 Cent. Cocktailtomaten, 250 Gramm für nur 59 Cent. Oder 10% Rabatt auf alle Real Quality Tiefkühlfische und Krustentiere. Nur heute und nur bei Real. Einmal hin, alles drin. Seit 44 Jahren wachsen wir mit Ihren Wünschen und inspirieren Sie für Ihr Zuhause. Seit 44 Jahren machen unsere Möbel jeden Spaß mit und unsere Wohnideen überraschen immer wieder. Seit 44 Jahren gehören wir zur Familie. Roller hat Geburtstag und Sie bekommen die Geschenke. Diese Woche 50% Jubi-Rabatt auf freigeplante Küchen und 0% Finanzierung für bis zu 44 Monate. Gibt's doch gar nicht. Doch, bei Roller. Über 100 Mal in Deutschland. Auch online auf roller.de. Sagt Sibylle in ihrer typischen Art, unser Sohn ist ja so fleißig. Stundenlang sitzt er in seinem Zimmer und arbeitet für die Schule. Und, was hast du gesagt? Also unser Sohn ist auch fleißig. In seinem Zimmer, auf der Terrasse, in der Bibliothek. Mit Office 365 Home Premium können Ihre Kinder von fast überall aus etwas für die Schule tun. In der Schulkantine, im Garten, in der Freistunde. Boah, diese Pizza ist echt der Hammer. Wie viele hast du denn davon gekauft? 3. Wieso? Und wo ist der Kassenbon? Ah, der gehört mir. Ich mache nämlich bei den Wagner Fanwochen mit. Mit 3 Wagner-Produkten auf einem Kassenbon kann man jetzt jede Woche einen von 15 Supermarktgutscheinen im Wert von je 1000 Euro gewinnen. Die nächsten Pizzen kaufe aber ich. Wieder da, die Wagner-Fanwochen. Weitere Infos auf wagnerpizza.de. Einmal Wagner, immer Wagner. Hornbach, kurz und gut. Jetzt. Bei Hornbach ist nicht nur manches manchmal günstig, sondern immer alles. Jetzt. Hornbach, es gibt immer was zu tun. Jetzt. Warum schwebt man im Weltall? Wo ist der größte Wald der Welt? Und wie entstehen Blitz und Donner? Die neue Rewe-Sammelaktion Unsere Wunderwelt ist da. Pro 10 Euro Einkaufswert 5 Sticker gratis erhalten. Jetzt nur bei Rewe. Rewe. Besser leben. Bei O2 ist jetzt wirklich alles inklusive. Nein. Doch. Oh. Ein Top-LTE-Smartphone und eine All-Night-Flat zum Telefonieren, SMSen und Surfen. Nein. Doch. Und dazu ein Jahr LTE kostenlos. Oh. Und das alles für nur 29,99 Euro monatlich. Nein. Doch. Oh. Das wirklich alles drin Paket. Nur jetzt in Ihrem O2-Shop. O2 can do. Oh. Wo findest du einen schicken Motorroller für die Stadt? Einen vielseitigen Traktor fürs Land? Ein schnittiges Boot fürs Haus am See oder ein günstiges Fahrrad für den Weg zur Arbeit? Natürlich bei eBay Kleinanzeigen, dem größten Kleinanzeigenportal Deutschlands. Entdecke die neuesten Angebote für Nordrhein-Westfalen ganz in deiner Nähe. Auf ebay-kleinanzeigen.de oder per Smartphone-App. eBay Kleinanzeigen. Kostenlos, einfach, lokal. Papa, ich wandere in 3 Tagen um die Welt. Das kann man nicht, meine Kleine. Doch man kann. Vom 6. bis 8. September auf der Tour Natur in Düsseldorf. Die Messe für Wandern und Trekking. Netto-Markendiscount präsentiert die Samstagskracher. Alles andere als alltäglich. Nur heute mit exquiser Frischkäse 175 bis 200 Gramm für nur 66 Cent. Und deutsche Zwiebeln, der 3-Kilo-Sack für nur 1,49 Euro. Einfach besser. Netto. Einfach besser. Hey, Cindy aus Marzahn ist in der Haus. Die von der SB Möbelboss drehen jetzt völlig durch. Da gibt's tolle Angebote. Die sind so gigagünstig, dass selbst mir nichts mehr dazu einfällt. Ja, völlig durchgedreht. Zum Beispiel jetzt bei SB Möbelboss Federkopfkissen 80x80 cm 55% reduziert für nur 3,99 Euro. Und jetzt langer Samstag bis 20 Uhr geöffnet. SB Möbelboss. Einfach gut. Kulthits, das Beste von heute. Das Beste von heute. Lokalradio, der beste, der beste Mix. Jetzt mit noch mehr Abwechslung. Look at me. It really was not easy, but I can breathe. I'm so grateful 'cause I can see I am free. Do exactly what I please. So come with me to a place where we can be. Ooh. Delfur. Antenne Düsseldorf, Nachrichten. NRW, Deutschland und die Welt. Mit Florian Hecker, guten Tag. Das Wetter, viele Wolken und einzelne Schauer bis 22 Grad. Der mögliche Militärschlag in Syrien. Der vierte Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Die UN-Waffenexperten haben den Hauptstadtflughafen im Libanon erreicht. Von da aus soll es nach Europa gehen, sagte ein Sprecher der Vereinten Nationen. Die Kontrolleure hatten in Syrien nach Beweisen für einen Chemiewaffeneinsatz des Assad-Regimes gesucht. Ihr Bericht wird in etwa 2 Wochen erwartet. Die USA sehen es schon als bewiesen an, dass Assad Chemiewaffen eingesetzt hat. Sie berufen sich auf ihre Geheimdienste. Der Weg für eine amerikanische Strafaktion scheint nun frei zu sein. Arabische Medien berichten, ein Angriff auf Damaskus stehe in wenigen Stunden bevor. Dort bereitet man sich längst auf Krieg vor. Das Propagandaministerium hat Syriens Medien angewiesen, fortan nur noch patriotische Lieder und Kommentare auszustrahlen. Die Armee soll Anweisung erhalten haben, auf einen Angriff mit allen Mitteln, inklusive chemische Waffen, zu reagieren. Der Iran, Syriens engster Verbündeter, drohte mit einem Vernichtungskrieg gegen Israel, falls Damaskus angegriffen werde. Gilearon, Tel Aviv. Die Säuglingssterblichkeit in Deutschland ist im Westen deutlich höher als im Osten. Das steht in einer statistischen Untersuchung der Uni-Kinderklinik in Magdeburg, schreibt der Fokus. Zwischen 2010 und 2012 starben in Bremen die meisten Kinder nach der Geburt. Es waren 36 von 10.000. Am geringsten war die Säuglingssterblichkeit in Sachsen. Der Autor der statistischen Auswertung glaubt, dass es an der größeren Zahl von Spezialkliniken im Osten liegt. Im Westen gibt es auch viele kleinere Krankenhäuser, die sich selbst um Frühchen kümmern. Die SPD hofft im Wahlkampf auf einen starken Auftritt von Kanzlerkandidat Steinbrück beim Fernsehduell gegen Kanzlerin Merkel. Das Duell werde eine Riesenaufmerksamkeit haben, deshalb sei es natürlich wichtig, sagte der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel der Rheinzeitung. Die SPD liegt in aktuellen Umfragen noch deutlich hinter der CDU. Steinbrück rede Klartext und eiere nicht herum, lobt SPD-Chef Gabriel seinen Kanzlerkandidaten. Und auch NRW-Ministerpräsidentin Kraft hofft auf einen richtigen Schub für ihre Partei. Wie Steinbrück punkten könnte, das wissen die Grünen. Er sollte sich auf das Thema soziale Gerechtigkeit konzentrieren, zum Beispiel den Mindestlohn, rät Spitzenkandidatin Göring-Eckhardt. Eine Umfrage ergab, dass mehr als die Hälfte der Bundesbürger sich das TV-Duell im Fernsehen angucken wollen. Es wird zeitgleich von 4 Sendern übertragen. Cecilia Reible, Hauptstadtstudio Berlin. Der FC Bayern München hat den Supercup gegen den FC Chelsea gewonnen. Am Ende stand es nach Elfmeterschießen 5:4. Die Bayern sind damit das erste deutsche Team, das den Supercup holt. In der Bundesliga geht heute der 4. Spieltag weiter. Aus NRW-Sicht spielen 3 Vereine. Die Gladbacher bekommen Besuch von Werder Bremen. Im Topspiel des Abends empfängt Schalke 04 den Tabellenzweiten Bayer Leverkusen. Und das waren die Nachrichten mit Florian Hecker. Und damit zum Antenne Düsseldorf Wetterservice. Ein Sommerwochenende so perfekt wie eine angebrannte Wurst, nämlich überhaupt nicht. Heute gegen Mittag vielleicht ein bisschen Sonne. Und da die Sonne muss sich auch noch gegen graue Wolken behaupten. Das bei vielleicht Regen um 20 Grad in der Spitze. Morgen etwas kälter bei 19 Grad und kaum Regen. Im Medienhafen messen wir aktuell 17 Grad. Der Antenne Düsseldorf Verkehrsservice sagt, nix los, alles frei auf den Straßen. Antenne Düsseldorf am Wochenende. Der perfekte Samstag. Mit Katrin Krause. Mit Motorrädern durch die Luft fliegen, mit Rollerblades eine 15 Meter hohe Rampe runterspringen. Ja, das können definitiv andere machen, ich bestimmt nicht. Ich bin ein ganz schöner Schisser und es machen auch andere. Die Flick-Flack-Show ist wieder da, ist wieder in der Stadt. Sandy Droste war mit ihren Kindern schon drin. Zwei kleine und ein großer Daumen gingen nach oben. Die ganze Portion Flick-Flack-Erfahrung kriegen Sie noch in dieser halben Stunde bei Antenne Düsseldorf. Lately I've been losing sleep. Dreaming about the things we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. I see this life like a swinging vine. Swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Kills me, makes me feel alive. Burn down this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn. Oh, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. And I feel something so wrong. We're doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that drowns me makes me wanna fly. Makes me feel alive. Beste von heute. Martin Solveig. Hey Now. Antenne Düsseldorf. Der Sommer in Düsseldorf ist zwar heute ziemlich grau, aber langweilig, das kann man auf gar keinen Fall sagen. Kinderprogramme, Kunst, Kabarett, jede Menge Shows, alles hier bei uns in der Stadt. Und aktuell ist der Zirkus Flickflack da. Wir haben unsere Antenne Düsseldorf Testfamilie um Sandy Droste hingeschickt und die haben den Zirkus für sie getestet. Oh, guck mal, ein Zirkus, können wir da rein, bitte? Zirkus? Voll langweilig. Ach komm, ist doch schön. Gucken wir uns mal an. Das ist aber dunkel hier. Sieht ja gar nicht aus wie ein Zirkus. Ist ja gar nicht rund. Warum ist da eine Straße in der Mitte? Da ist Feuer! Cool! Motorräder abgefahren. 9 Motorräder in der Riesenkugel. Das ist sehr gefährlich. Wir müssen sehr, sehr aufpassen. Also jeder auf die andere achten, ja. Mama, hat die Frau keine Knochen? Das glaube ich nicht. Der fährt diese Riesenrampe mit seinem BMX runter. Salto! Darf ich auch mal mit Rollschuhen drauf? Bist du bekloppt? Das ist viel zu gefährlich. Wow, guck dir den Sprung an. Und jetzt auch noch Crossfahren, na? Findest du Zirkus immer noch langweilig? Zirkus? Ist das eigentlich ein richtiger Zirkus? Ist schon extrem. Ja, eigentlich ist es schon Zirkus, weil ich verbinde mit Zirkus Comedy. Und das ist ja auch dabei. Ja, mehr noch. Also voll mit Action, die Kinder sind begeistert und Sachen, die man noch nie so gesehen hat. 9 Motorräder in einer Stahlkugel, also hammermäßig. Super, da muss man ja schon Angst haben, manchmal hinzugucken. Ich finde, heutzutage ist es schwer, jemanden noch zu schocken und zu begeistern. Ich finde, das gelingt hier ganz gut. Ja, weil das Programm heißt Extrem und das ist anscheinend auch der passende Titel für dieses Programm vom Zirkus Flickflack. Der ist noch bis zum 15. September in Düsseldorf. Kann man einfach nicht übersehen, denn das Zelt ist mitten auf den Rheinwiesen an der Oberkasseler Brücke. Antenne Düsseldorf. Sandys Spielzeit. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's only me and I walk alone. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one and I walk alone. I walk alone, I walk alone. I walk alone, I walk up. My shadow's only one that walks beside me. My shadow. This empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. Antenne Düsseldorf, 100% mein Radio. Living on free food tickets, ordering the milk from a hole in the roof where the rain came through. What can you do? Tears from your little sister, crying because she doesn't have a dress without a patch for the party to go. But you know she'll get by, 'cause she's living in the love of the common people. Spouse

sun hasn't died. Deep in my bones, straight from inside. Grau ist es draußen. Maximal 20 Grad kriegen wir heute. Super Ausrede, ne? Für Fernsehabende auf der Couch. Gut, dass wir dafür Andreas Grunwald bei Antenne Düsseldorf haben. Es gibt Wetterlagen, die laden einfach zum Fernsehgucken ein. Und schade, dass da die Programme nicht mitziehen. Samstag für Samstag beispielsweise schickt uns der SWR auf die Reise. Und auf die Schiene rattert mit uns quer durch Europa auf den romantischsten Bahnstrecken. Die wiederum so romantisch sind, dass man wirklich aufpassen muss, dass man da nicht zum Rosafahrer wird. Heute ruckeln wir jedenfalls durch die Schweiz. Da ist alleine das Tempo sicherlich schon romantisch. Die Schweizer lassen sich da im Berliner Express auch überhaupt gar nicht aus der Ruhe bringen. Wenn die auf der Strecke einen Schwarzfahrer erwischen, würde der es aufgrund der vermutlich 2,5-stündigen Personalienermittlung trotzdem komplett über die Alpen schaffen. Bei so viel Natur, da versucht der MDR mal mitzuhalten und entführt uns in der Sendung sagenhaft in den Thüringer Wald. Also auch hier dürfen wir für einen Fernsehabend ruhig mal dem Nachbarn die Wanderstiefel aus dem Hausflur klauen. Freuen darf man sich dann doch eher mit RTL 2. Die hauen am Nachmittag ein paar hübsche Klassiker raus mit Cocktail und in Sachen Liebe. Und apropos Klassiker, auch Sat.1 kann da mithalten. Die lassen um 22.15 Uhr Speed laufen. Hier ist die Freude, den Bus doch noch bekommen zu haben bei Sandra Bullock, doch nur von kurzer Dauer, die sich aber später als klasse Ersatzbusfahrerin entpuppt und selbst mit Bombe an Bord hübsch die Spur hält. Tom Cruise erledigt hier den Rest. Und damit meine ich jetzt nicht die Fahrkartenkontrolle. Kulthits. Kulthits und das Beste von heute. Antenne Düsseldorf. Jetzt mit noch mehr Abwechslung. I didn't do, but I continue learning. I never meant to do those things to you, and so I have to say before I go that I. Just want you to know I found a reason for me. Es wird 11.30 Uhr. Antenne Düsseldorf, Nachrichten. Mit Daniel Fiene, guten Tag. Die UN-Chemiewaffenexperten haben die syrische Hauptstadt Damaskus verlassen. Das Team ist in einem Autokonvoi in Richtung der syrisch-libanesischen Grenze aufgebrochen. Offiziell ist noch unklar, wann ein Untersuchungsbericht veröffentlicht werden kann. Frühestens wird damit in 2 Wochen gerechnet. Die USA sind allerdings schon überzeugt, dass das syrische Regime chemische Waffen gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt hat. Eine endgültige Entscheidung über einen Militärschlag ist aber noch nicht gefallen. In Berlin laufen die letzten Vorbereitungen für das TV-Duell. Angela Merkel und Peer Steinbrück werden morgen Abend sich den Fragen von Anne Will, Maybrit Illner, Peter Klöppel und Stefan Raab stellen. Das Duell wird morgen um 20.30 Uhr übertragen. Gewählt wird in 3 Wochen. Das Wetter bedeckt bei 18 Grad. Jetzt Nachrichten aus Düsseldorf. 7,2 Milliarden Euro werden im Rheinland jedes Jahr zusätzlich gebraucht, nur um das bestehende Verkehrsnetz zu erhalten. Das geht aus einer Untersuchung der Industrie- und Handelskammer hervor. Dazu befragte der Verband 1200 Unternehmen, 110 davon aus Düsseldorf. Die IHK kritisiert, jährlich würde viel mehr Geld aus den Verkehrssteuern eingenommen als investiert. Dabei ist die Straße vor der Schiene und der Wasserstraße noch immer der wichtigste Transportweg. Die Firmen fordern vor allem Instandhaltung, Instandsetzung und zügige Abschlüsse von Bauarbeiten. Dazu sind sie zum Teil sogar bereit, mehr zu zahlen. Rund ein Drittel der Firmen sprach sich für eine Ausweitung der Lkw-Maut auf allen Autobahnen aus, wenn das zusätzliche Geld ausschließlich in das Verkehrsnetz investiert würde. Morgen findet zum 26. Mal der Köhlauf in Düsseldorf statt. 10 verschiedene Läufe werden dieses Jahr ausgetragen. Bis jetzt haben sich dafür knapp 3000 Läufer angemeldet. Anlässlich des Stadtjubiläums wird es auch einen 725-Meter-Lauf geben, an dem jeder teilnehmen kann. Während des Köhlaufs müssen zwischen 4.30 Uhr und 18 Uhr sowohl die Zufahrtsstraße zur Kö als auch die Kö selbst gesperrt werden. In dieser Zeit ist auch das Parken nicht erlaubt. Auch im Linksrheinischen steht morgen eine große Veranstaltung an. In Oberkassel steigt das Lugallee fest zwischen 12 und 22 Uhr. Dort werden rund 10.000 Besucher erwartet. Ab 17 Uhr brauchen Sie bis morgen früh 5 Uhr auf der A46 in Richtung Neuss mehr Geduld. Zwischen Holthausen und Bilk wird nur eine Spur frei sein. Dort wird eine weitere Baustelle eingerichtet. Aktuell wird die Sicherheitstechnik im Tunnel Wersten und im Tunnel Universität erneuert. Ab dem Sonntagmorgen können Sie als Autofahrer dann wieder über 3 Spuren an der Baustelle vorbeifahren. Diese Spuren sind aber schmaler als die normalen Spuren. Das waren die Nachrichten aus Düsseldorf. Mehr bei uns im Netz antennedüsseldorf.de. Und jetzt der Antenne Düsseldorf auf Wetterservice am perfekten Samstag mit Katrin Krause. Das hat er wieder schön gesagt. Das letzte Ferienwochenende allerdings ist nicht so schön, nämlich es ist ganz schön grau. Heute kommt die Sonne raus, wenn dann überhaupt jetzt so gegen Mittag und auch nur ein bisschen. Die grauen Wolken, die bestimmen eigentlich unser Wetter und das bei maximal 20 Grad. Morgen etwas kälter, bei nur noch 19 Grad und auch so wie heute kann es hier und da regnen. Im Medienhafen messen wir gerade 17 Grad. Der Antenne Düsseldorf Verkehrsservice, nichts los, alles frei. Antenne Düsseldorf am Wochenende. Der perfekte Samstag. Mit Katrin Krause. Was ist da denn los? Schon das letzte Ferienwochenende Mist und noch nichts mega Starkes für die Kleinen geplant. Tja, das ist schwierig jetzt an so einem Wochenende. Aber ich habe da was für Sie. Das Olympic Adventure Camp auf dem Apollo-Platz nämlich. Und es lohnt sich. 50 verschiedene Sportarten auf einem Platz. Das Olympic Adventure Camp auf dem Apollo-Platz. Los geht's um 13 Uhr. Das ist gar nicht mehr so lange hin. Noch mehr Tipps, was geht in der Stadt auch ein bisschen weniger sportlich, finden Sie bei uns im Netz antennedüsseldorf.de. sehen wir der Realität ins Auge. Hier ist Antenne Düsseldorf. Der Sommer, der ist durch. Morgen ist der 1. September und laut Meteorologen, ich mag es nicht so richtig, heißt das für uns Herbstanfang. Zeit also, um eine klitzekleine Bilanz zu ziehen. Was waren denn die Sommerhits jetzt in diesem Jahr? Und da hilft mir beim Ausrechnen der Musikstreaming-Dienst Spotify. Der hat nämlich ausgerechnet, auf Platz 3 kommt in diesem Jahr, ich liebe ihn, Macklemore mit Can't Hold Us. Und auf Platz 2 landet Robin Thicke mit Blurred Lines. Can we go back? This is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over. But you're a good man. The way you grab me, must wanna get nasty. Und der Sommerhit 2013 ist auch ihr Platz 1 im Antenne Düsseldorf Hitklick diese Woche. Haben sie gut gemacht. Avicii mit Wake Me Up. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up. Antenne Düsseldorf. This is the end. Hold your breath and count to ten. Feel the earth move and then hear my together. So ruhig wie bei Adele und Skyfall wird es morgen um 8:30 abends für Bundeskanzlerin Merkel und ihren Herausforderer Per Steinbrück ganz bestimmt nicht. Hier ist Antenne Düsseldorf. Dann müssen sie sich nämlich beim TV-Wahlduell 90 Minuten lang den Fragen von gleich 4 Journalisten stellen. Marc Burgemeister für Antenne Düsseldorf in Berlin. Du durftest dich vorab bei der Pressekonferenz schon mal dort umschauen in dem Studio. Wie ist denn die Atmosphäre vor Ort? Ziemlich imposant. Man hat gespürt, hier findet am Sonntag die wohl wichtigste politische Sendung des Jahres statt. Die Moderatoren zeigten sich selbstbewusst, voller Tatendrang auf die Sendung. Stefan Raab, der hat so ein paar Witze gerissen, wie man es von ihm gewohnt ist. Ich kann nicht noch mehr lesen, als ich sowieso schon lese, weil ich sehr viel lese. Im Prinzip habe ich das Internet durch. Neben Stefan Raab, witzig wie immer, für ProSieben werden auch Peter Klöppe für RTL, Sandra Maischberger für die ARD und wir haben noch für das ZDF Maybrit Illner dort im Studio sitzen und Fragen stellen. Du hast ja das Studio gesehen. Wie kann ich mir das da vorstellen? Das Studio ist ungefähr so groß wie ein Klassenzimmer. Jedoch mit einer sehr schicken, modernen Deko. Dreidimensional wirkt es ein wenig in Blau-Weiß-Rot-Tönen. Im Mittelpunkt, klar, stehen die beiden Rednerpulte und die Plätze der Moderatoren. Ein Live-Publikum im Studio wird es auch in diesem Jahr allerdings nicht geben. Gut, die Buhrufe und das Klatschen kriegen wir auch vom Fernseher hin. Morgen Abend werden Millionen Menschen zuschauen, wie sich Angela Merkel und Per Steinbrück beim TV-Wahlduell des Jahres schlagen werden. Schlagen muss er sich nicht, er ist einfach viel zu sexy. Robin Thicke mit Platz 2 der Sommerhits 2013, Blurred Lines jetzt bei Antenne Düsseldorf. Everybody get up. Pretending, 'cause now you're winning. Here's our beginning. I owe Der perfekte Samstag mit Antenne Düsseldorf, mit mir, Katrin Krause, und der einzigen Boyband nach Milli Vanilli, versteht sich, zu der ich auf jeden Fall sagen würde, ja, ich will. East 17. Don't you worry, child of the nine. Cause in the morning come with the new day sun. Love never less than a line. We are the seed of a new breed. We'll succeed, our time has come. We are the new, these words are true. Let the light of love shine through. It's alright, it's alright, it's alright, it's really alright, it's alright, it's really alright. Super Samstag bei Lidl. Da kostet Vitador Rapsöl die 1 Liter Flasche nur 99 Cent. Und Pfirsiche oder Nektarin, große Früchte, Klasse 1, das Kilo je nur 1,29 Euro. Falls Sie es nicht glauben, können noch einmal. Vitador Rapsöl, 23% billiger für nur 99 Cent. Und Pfirsiche oder Nektarin, das Kilo für je nur 1,29 Euro. Nur beim Super Samstag. Nur beim Original. Und nur bei Lidl.

time, just like someone took a knife. Baby, edgy and dull, and cut a six-inch valley through the middle of my skull. At night, I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. Antenne Düsseldorf, eine Meldung für den Verkehr. Hörer haben uns gemeldet, nach einem Unfall gibt es erhebliche Staus auf der Mekumstraße, sowohl stadtauswärts als auch stadteinwärts. Sie werden gebeten, die Mekumstraße, wenn möglich, zu umfahren. Dort staut es sich erheblich nach einem Unfall zurück. Antenne Düsseldorf mit dem Verkehrsservice. Es ist 12 Uhr.